Gern weicher, schöner, alles nimmt deine Wendung. Für mich ist mit Menschen zu reden reine Zeitverschwendung. Du amüsierst dich, wenn du am Abend saufen gehst. Ich will das nicht mehr, ich will nur noch meinen Sound aufnehmen. Für mich gibt's nur Musik, für mich gibt's keine Ziele. Für mich gibt's keine Werte, für mich gibt's keine Liebe. Auf dieser Welt sind scheinbar alle Spassen gegen mich. Diese Track bestiehlt dein Gehirn und dafür lebe ich. Und ich hab den Kopf gesenkt, zu schwer, ich bin voller Hass. Dieses Leben scheißt auf mich, also scheiß ich auch auf das. Und ich hab nichts zu verlieren und ich hab nichts zu kaschieren. Und wenn du weißt, dann weißt du alleine, Homes, da gibt's nichts zu kapieren. Und wenn du lachst, kommen sie alle an und wollen was ab. Plötzlich sind sie alle deine Freunde, gehen dir auf den Sarg. Und du machst besser deinen Frieden damit. Ich hätte so viel zu geben, doch alles, was ich kriege, ist Shit. Ich scheiß auf euch. Hier nicht vorbei, du kommst hier nicht zum Zug. Mein Herz ist wie aus Stein, jeder Verse ist wie mein Blut. Vielleicht pflanze ich einen Baum, vielleicht lebe ich meinen Traum. Vielleicht gehe ich auch drauf, boah, doch ich geb nicht auf. Die Welt und ich sind Feinde, die Welt vernichtet deine Träume. Doch wenn du nicht aufgibst, stirbst du nicht alleine. Komm mir nicht mit deinem Problem, denn ich hab mein Problem. So sehen Menschen neben, manchen fällt es schwer, es auch zu sehen. Das hier ist Ego City, Menschen sind auch nur Tiere. Aber mein Beat zerdrückt sie, fast wie eine Alltagsfliege. Wo ich lebe, ist die Hölle bunt, der Himmel grau. Für euch ist es himmelblau, ihr könnt meinen Pimmel kauen. Das Leben hat mich abgefuckt, das ist die Konsequenz. Guck, ich bin kompetent, weil ich Pro und Contra kenn. Pro ist die Liebe und Contra ist, wie's wirklich ist. Schau mal, ey, Mongo, interessiert mich wirklich.